Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem nächsten Teil in unserer Reihe der Mission Impossible Besprechungen. Ihr habt zum jetzigen Zeitpunkt hoffentlich schon gehört, Stefans Dreiteiler zur Serie Cobra übernehmen sie. Stefans und Benedikts gemeinsamen sehr tiefen Ausflug in Teil 1 von Brian De Palma 1996 und dann Benedikts Solo-Besprechung zu John Woos Teil 2, der ja von 2000 war. Und ihr habt schon gemerkt, natürlich nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Produktionszeiten, sondern auch aufgrund der unterschiedlichen Regisseure und der Drehbedingungen sind da ganz verschiedene Filme rausgekommen und der Benedikt und ich wollen jetzt fortfahren mit Teil 3, Mission Impossible 3. Da hat man jetzt sich kein fancy Untertitel einfallen lassen. Also herzlich willkommen, Benedikt. Ja, danke. Gerade hier an einem Sonntag bei mir. Wir haben es uns zum Mittag gemütlich gemacht und wir haben das Ganze ähnlich strukturiert, wie ihr es vielleicht dann schon im ersten Podcast zu Teil 1 gehört habt. Wir wollen erstmal ein wenig über unsere Eindrücke persönlicherseits zum Film sprechen, weil die könnten, denke ich, unterschiedlicher nicht sein. Unsere Erfahrungen, wie wir denn so aufgenommen haben, wie der mit der Zeit sich vielleicht verändert hat. Ist ja jetzt nur noch nicht so alt wie der erste zum Beispiel, aber trotzdem ja auch schon 12 Jahre her. Dann kommen wir ein bisschen zur Analyse und zum Inhalt. Durchaus auch wieder wahrscheinlich mit sehr vielen Spoilern. Der Film ist jetzt 12 Jahre alt. Ich denke, die meisten von euch, die das hören, haben wahrscheinlich schon gesehen. Wer nicht, sollte vielleicht vorher gucken, weil sonst wird eine Menge verraten wahrscheinlich, um auch wirklich tief einsteigen zu können. Und als drittes werden wir uns dann wieder so ein bisschen den Darstellern und aber auch den Personen hinter dem Film, hinter der Kamera widmen und den Bedingungen zum Dreh allgemein. Und ja, wie hast du denn im Zuge deines filmischen Erwachsenwerdens mit der Mission Impossible-Reihe damals den dritten Teil erstmals aufgenommen gesehen? War es im Kino? War es zu Hause? Tatsächlich war ich im Kino gewesen, zusammen mit meiner Schwester, das weiß ich noch, in Dresden im Metropolis, das es nicht mehr gibt. Und zu dem Zeitpunkt damals war gerade ganz groß, wenn man im Kino war, gerade im UFA oder im UCI, haben sie da einen richtig mit das auf den Kopf geschlagen, hier jetzt ganz neue digitale Projektion und ganz, ganz groß. Und da, bei Metropolis war das schon längst gang und gäbe und da haben die da auch gar keinen Hokuspokus drum gemacht. Und da hat man auch wirklich nochmal so, muss ich ehrlich sagen, da war ich tatsächlich auch erstmal von der Qualität, Bildqualität beeindruckt nochmal, weil das wirklich ein Schub war, zumindest bei diesem Film. Und den habe ich da gesehen. Und man hatte sich ja 6 Jahre Zeit gelassen nach dem zweiten Film, weil der war zwar unheimlich erfolgreich, also mit einer $500 million Einspiel war er tatsächlich der erfolgreichste Film des Jahres, habe ich auch in meiner Review gesagt, zum Teil 2. Aber eigentlich war es dann doch bei dem großen Werbeaufwand und auch dem Aufwand des Filmes, der war ja auch nicht billig, eigentlich gar kein so großer gewinnbringender Film. Und ich denke, da hat man sich vermutlich wirklich noch ein bisschen Zeit gelassen. Und nach 6 Jahren war eben die Zeit reif für den dritten Teil. Also bei mir war es tatsächlich das Kino, wo ich ihn zuerst gesehen habe. Bei mir war es dann im Prinzip, muss ich ja gestehen, habe ich ja auch schon zum Teil mal angedeutet, dass ich mit Tom Cruise als Mensch immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, wegen seiner privaten Verwicklung mit Scientology etc. Und ich deswegen bewusst, unterbewusst eigentlich sehr viele Filme von ihm umschiffe, was sicherlich aus rein künstlerischer Sicht schade ist, wie ich es auch immer wieder selber merke und anerkenne. Aber irgendwie ist da so eine gewisse Schranke da, die es auch bei anderen Schauspielern durchaus gibt, die einem halt einfach nicht so sympathisch sind, was eigentlich blöd klingt, weil er von der Person her macht eigentlich immer einen sehr sympathischen Eindruck. Ich weiß gar nicht, hat er jemals schon mal so einen richtig bösen Typen gespielt, aber er ist, glaube ich, auch jemand, der mit durch seine Karriere geht und fast immer der spielt Gute Helden mit Abstrichen, die variieren zwar, aber zum Beispiel eine eher Negativrolle hatte er zum Beispiel, wo man ihn aber fast unkenntlich geschminkt hatte, war er bei Tropic Thunder, gut, wo er diesen pöbelnden, also so ein Weinstein-Verschnitt. Das zähle ich jetzt mal als lustigen Cameo, ja. Aber so in seinen wirklich Hauptfilmen, wo er der Hauptdarsteller ist. Er ist immer ein guter. Genau, deswegen war es für mich halt auch die, naja, besondere Herausforderung dann im Zuge unseres Specials, um mich da auch einzubringen, mich überhaupt erstmal so ein bisschen an die Sache ranzutasten. Und dann habe ich halt erst vor ein paar Wochen angefangen, mir Teil 1 anzuschauen, Teil 2 und jetzt Teil 3. Habe ihn jetzt nach 2 Wochen Teil 3, nachdem ich erst auf Deutsch gesehen hatte, nochmal auf Englisch geguckt. Ich finde, bei so einer großen Produktion, wo wir ja als sehr geübter Synchro-Start viel Erfahrung haben, merkt man oft keinen so großen Abfall zum Originalton, auch wenn natürlich immer Details fehlen. Hier war für mich am ehesten interessant, wie man das gemacht hat mit, also der Vergleich von Philipp Seymour Hoffmans, sehr markanter deutscher Synchronstimme zu seiner eigenen, und man muss dann sagen, die kommt sehr gut rüber. Für mich ging es auch heute nochmal so ein bisschen um Details. Deswegen ist jetzt an mich die Frage selbst gar nicht so eine große, wie gut ist der Film gealtert vom ersten zum zweiten Gucken. Ich hatte ja nun nicht die Erfahrung, das auf der großen Leinwand zu sehen, nur auf einem Fernseher zu Hause. Wie war es bei dir, das dritte Mal, ein Film, der besser wird oder der ein bisschen verliert zum Kino? Das ist ja dann meistens das Qualitätsmerkmal schlechthin. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, wie ich nach dem Kinobesuch drauf war. Auf jeden Fall fand ich ihn nicht schlecht. Und ich habe den Film dann lange nicht gesehen. Oh, ich weiß nicht wie lange. Und dann habe ich ihn irgendwann nochmal geschaut und fand ihn dann wirklich gut. Und das hat auch was damit zu tun, dass er natürlich nach dem, ich finde den zweiten Teil ja nicht so gut, ich finde den langweilig, es gibt auch Gründe dafür, die habe ich ja in der Review zum zweiten Teil erwähnt. Und der war wieder recht flott und spannend gemacht, weil er auch die Handlungsorte viel besser einsetzt. Also das geht alles ruckzuck ein bisschen. Und der Film ist auch sehr viel besser erzählt und setzt auch viel mehr, also hat eine bessere Mischung von Narration und Attraktion. Das heißt, Handlung und Action sind viel besser aufgeteilt. Somit gibt's ein gutes Muster, das den Film wesentlich erträglicher macht als den zweiten. Und es ist tatsächlich so, dass ich dann beim nächsten Mal gucken, jetzt wo ich ihn geschaut habe, nochmal wegen dieser Aktion, dass ich bemerkt habe, dass eben in diesem Film, also erstmal ist er natürlich hervorragend produziert. Das sieht man auch, der Film war teuer und das sieht man auch in den Szenen. Aber dort wurde auch schon gespielt mit computergenerierten Explosionen und so weiter, was man vor allen Dingen sehr bei dieser Brückenüberführung, wo der Charakter Seymour Hoffmans befreit wird von seinen Schergen, da wird das ganz deutlich. Und auf der DVD, ich habe den Film auf DVD, du hast den ja auch auf DVD gesehen. War deine. Ja, genau. Fand ich es fast ein bisschen schade. Ich würde mir den Film gerne nochmal auf Blu-ray anschauen, vielleicht das nächste Mal irgendwann, weil dort wirklich diese Explosionen dann doch, naja, ein bisschen schlecht aussehen. Aber es war halt so eine Übergangszeit und dafür, es ist eine gute Mischung. Also sie haben eine gute Mischung reingemacht aus Computereffekten und Realpyro. Und es fällt aber auch nicht so doll auf, weil eben auch die Actionsequenzen sehr gut choreografiert und schnell erzählt sind. Ich finde es ganz spannend. Ich habe den jetzt ja, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen auf 2 verschiedenen Fernsehern gesehen. Das eine war nochmal schönen Gruß nach Jena beim Leo mit ihm zusammen. Da merke ich jetzt in letzter Zeit immer wieder, was für einen schlechten Fernseher ich habe. Der halt wirklich auch Farbe, Bild, matt, schlechte Schwarztöne, ist halt noch ein relativ altes Modell an. Und gerade bei Mission Impossible 3 ist es wichtig, weil der hat sehr kräftige Farben. Richtig, richtig. Aber selbst der zweite könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich den nicht zu Hause, sondern auf einem besseren Fernseher geguckt hätte, dass er ein bisschen positivere Wirkung gehabt hat. Aber auch der zweite von John Woo, der für mich auch sehr enttäuschend gewesen, weil sehr langweilig gewesen ist, blieb blass. Sowohl von der Handlung, wie du sagst, als auch vom Bild. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir hier einen Film, da gehen wir jetzt schon eigentlich ein bisschen zu unserem Teil 3 vor, von einem Newbie-Regisseur sehen, der eigentlich Action macht, wie man früher eigentlich mal dachte, sie John Woo hätte organisieren müssen, während sein Film ja sehr viel kleine Action auch hatte, so Autoverfolgungsjagden, Mann gegen Mann, aber gar nicht so sehr das große Krawum. Und wie du ja oft schon sagst, dass John Woo nicht unbedingt der gute Storyteller ist zwischen der Action. Also das war schon dann eine gewisse Enttäuschung und leider ein weiterer, sagen wir mal, kleiner Fehltritt in seiner Hollywood-Karriere, so blöd es klingt. Aber das hast du ja alles schon sehr detailliert aufgelegt. Kommen wir doch mal zum Inhalt, der ja eigentlich, also ich finde, der Film eröffnet ja schon fast mit der stärksten Szene insgesamt, die er zu bieten hat. Und da wird wieder auch ein großer Unterschied zum Teil 2 deutlich. Jeder Film fällt ja meistens, ich meine, wenn der Held der gleiche ist und man vergleicht dann oft mit dem Antagonisten. Und das ist ja wie Nacht und Tag. Also ich weiß gar nicht mehr, wie der Schauspieler heißt, wer es ist, wer in Teil 2 der Böse ist. Der ist auch blass. Doug Ray Scott, der war wirklich... Der ist blass wie der ganze Film. Und wenn du dort einen Philip Seymour Hoffman, der zu dem Zeitpunkt schon ganz gut etabliert war, aber immer noch verdammt jung war, dagegen setzte er aber trotzdem alt und abgeklärt und ein wirklich verwichster. Und er ist wirklich der härteste Mensch. Gegner, den Tom Cruise je in dieser Kinoreihe hatte. Er ist definitiv der furchteinflößendste Gangster, gegen den er antreten musste im Kino. Aber das Spannende dabei ist, und das erfährt man ja dann erst später im Film, wir haben gesagt, wir spoilern hier, dass das ja durchaus seinen Grund hat. Ne? Ich meine, er ist von vornherein ein sehr zwielichtiger Mensch, der mit ziemlich üblen Sachen sein Geld verdient, nämlich indem er grob gesagt Waffen vertickt an Regime, die meist nicht so nett mit dem eigenen Volk umspringen und auch eher ausdehnerisch in die Breite gehen. Das ist ihm relativ egal, das ist skrupellos, geht nur um Kohle. Aber warum sein Groll gegenüber Ethan Hunt so groß ist und das Umspringen, wird dann später auch erklärt. Ne? Aber diese erste Szene geht halt los, indem Ethan Hunt aufwacht, ihm gerade irgendwas in den Kopf geschossen wird, durch die Nase, gesagt, das ist eine kleine Bombe. Und dann sitzt er seiner, wie wir dann später erfahren, Frau gegenüber, die auch gefesselt ist. Und der Charakter des Bösen, gespielt von Philipp Seymour Hoffmann, fragt, wo ist die Hasenpfote, die Hasenpfote, die Hasenpfote? Und Ethan Hunt nur so, ich habe sie dir doch gerade gegeben. Nein, wo ist die Hasenpfote? Du hast jetzt 10 Sekunden, ich zähle bis 10 runter. Und dann erschießt sich Julia seine Frau. Und das ist eine sehr intensive 5-Minuten-Szene. So ein bisschen das Hin- und Herspiel. Ich sag dir, wo die Hasenpfote ist, aber du musst sie gehen lassen. Naja, und die Szene endet damit, dass sie wirklich erschossen wird und der Zuschauer in dem Moment natürlich merkt, dass wir da uns eigentlich schon am Ende des Films befinden und dann ein gern genommener Trick, wir springen zurück zum Anfang und dann kommt das krasseste Kontrastprogramm, was so in einem Film präsentiert werden kann, wo wir nämlich Julia und Ethan Hunt zu Hause sehen, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sie wohnen, in Maryland irgendwo, bei einer ganz biederen, aber gleichzeitig schön gemütlichen, heimlichen Party, wo sie bekannt geben, dass sie heiraten werden. Die Schwester ist dabei, die sagt, sie ist schwanger und ihr werdet Onkel und Tante und es wäre doch schön, wenn unsere Eltern dabei wären. Und Ethan Hunt hat sich also eine ganz gute erste Identität aufgebaut als ganz biederer Verkehrswirtschaftler, der irgendwie Straßen konzipiert und ab und zu mal zu einer Konferenz muss. Und es ist sehr schön, die eine Szene, während er erzählt und die Männer machen so den langweilig und die Frauen, ach, ich würde auch heiraten und so. Naja, und das geht halt eine ganze Weile ganz gut, bis halt wieder. Also er ist in Wirklichkeit aber Anruf kommt. Er arbeitet natürlich tatsächlich noch für die Regierung, für die IMF, aber eben als Ausbilder und ist aus dem aktiven Dienst raus, eben wegen seiner Beziehung und will eigentlich gar nicht mehr in den aktiven Dienst. Aber dann kommt eben genau zu dieser Party ein alter Kollege von ihm und bittet ihn, wieder einzusteigen, aber nur für eine Rettungsmission, weil eine Agentin, er ist Mentor gewesen von einer seiner Schülerinnen, diese wurde beim Einsatz in Deutschland, ja, vom Gegner aufgefasst und wird nun festgehalten. Und eigentlich gibt's ja keine Rettungsaktion beim IMF. Eigentlich heißt es immer, wer verloren geht irgendwo, der hat verloren. Pech, ist auf sich selbst gestellt und hat gefälligst zu sterben oder ruhig zu sein. Und dort wird eben aber eine Rettungsaktion gestartet und dort wird er eingesetzt in Deutschland. Ist übrigens so, Tom Cruise wollte ja damals auch gerne auf der Kuppel des Reichstags drehen, das wurde ihm aber untersagt, deswegen. Von Wolfgang Thierse höchstpersönlich. Und dann haben sie halt einfach nur ein Fabrikgelände genommen. Und dann fliegen sie noch über ein paar lustige Windräder, die sehr typisch scheinen, also auch für uns, für Deutschland, obwohl es die überall gibt. Ja, so ein Windpark mitten in Berlin oder so. Ja, es ist schon im Brandenburgischen draußen, denke ich dann. Wahrscheinlich. Nein, also das ist halt auch so, man immer wieder den Vergleich zurückholen müssen zum zweiten Teil. Schon alleine diese wirkliche Eröffnung des Films dann, diese Action-Szene ist schon bombastischer als alles, was John Woo leider so im zweiten Teil zu bieten hatte. Erstmal wie er, der dann wieder mit seinem Luffer und ein paar anderen, die dann neu ins Team kommen. Simon Pegg ist dann das erste Mal Simon dabei. Simon Pegg als Computergeek, der irgendwie kurz vorher durch Shaun of the Dead dann in jedem Film als so lustiger Sidekick am besten besetzt werden sollte. Dann hat man die Maggie Cool so ein bisschen als weibliches Teammitglied und dann John Rhys Meyers als auch ist noch die Nummer 4 und dann hat er wieder ein paar Leute bei sich, weil so sehr Mission Impossible ja auch immer in der Endkonsequenz eine Einzelnummer gewesen ist von Ethan Hunt. Für den Anfang war auch natürlich immer sein Team wichtig, um diese ausgeklügelten Pläne auch umzusetzen, wo dann ein Zahnrad ins andere greifen muss, wie so ein geöltes Uhrwerk. Und dann legen sie erstmal so die Halle in Schutt und Asche, befreien natürlich auch seine ehemalige Schülerin, wo er jetzt natürlich ein ganz besonderes Interesse dran hat. Sie will ihm dann auch noch irgendwas sagen und Ja, aber das Ding geht leider schief, weil sie stirbt, weil ähnlich wie er dann später diese kleine Mini-Bombe ins Gehirn eingepflanzt bekommen hat, ist das auch bei ihr passiert. Sie können sie zwar retten, aber sie kommt nicht mehr so richtig dazu, ihm das zu sagen, und die Mission ist am Ende gefehlt. Und aber der Abgang durch diesen Windpark ist schon mal eine extrem spektakuläre Szene, wo man sieht, dass Profis dran waren, auch die verschiedenen Tricktechniken zu mixen. Du hast gesagt, man nimmt natürlich viel CGI, weil Hollywood wird es nicht erlauben, mit einem Hubschrauber heutzutage durch einen Windpark zu fliegen, durch Windräder, die sich drehen. Also fiel das schon mal nur raus für die meisten Szenen, aber da hat man sehr gut CGI mit alten Modelltrick gekoppelt. Und da sieht man, dass das auch im Jahre 2006 noch wichtig ist, dass man es so macht, damit es funktioniert, also vom Visuellen her. Wahrscheinlich auch ganz in deinem Sinne und da jetzt nicht komplett, wie bei Mandibles dann. Ein Computer, Hubschrauber durch einen Computer, Windpark, mit Computerexplosion und Computergewehrmündung zu jagen. Ne? Jetzt wollen wir mal die Handlung ein bisschen vorankurbeln. Also jedenfalls kommt es darum, dass es dann auf einmal einen Gegenstand gibt, das Interesse weckt von verschiedenen Parteien. Zwar geht es um eine sogenannte Hasenpfote. Die Hasenpfote ist, wir gehen davon aus, irgendeine Bombe, irgendetwas Mächtiges, irgendeine zerstörerische Kraft, die sehr klein ist, man kann sie transportieren. Die Hasenpfote ist eben, das ist was Handliches. Und das ist so der MacGuffin in diesem Film. Und das ist auch ein neues Element irgendwie. Im zweiten Teil gab es ja den Chimera-Virus zum Beispiel. Da wusste man ganz klar, okay, das ist das und das kann man damit machen. Aber die Hasenpfote bleibt so ein bisschen ein Geheimnis. Und das wird sich vor allen Dingen dann gleich noch, kommen wir noch gleich dazu, nochmal verdeutlichen. Jedenfalls geht es darum, dass eben Samuel Philip Hoffman, sein Charakter, jetzt weiß ich gar nicht, wie er heißt. Devian. Genau, Devian. Richtig. Und der will das haben, der will damit viel Geld verdienen und ist da hinterher. Und Tom Cruise will vereiteln, dass er das bekommt, wird aber letztlich eben, wie in der Anfangsszene, erpresst dann letztlich, weil, da wir ja spoilern, ist eben der Kniff der, dass eben nicht seine Frau erschossen wurde, sondern jemand anders. Und seine Frau lebt also noch, ist aber in Geiselhaft genommen vom Gegner und er muss nun diese Hasenpfote besorgen im Austausch gegen seine Frau. Das ist am Ende die Story. Und wie die Hasenpfote geklaut wird, und das ist eigentlich die coole Sache, die planen das schon so ein bisschen, diese Aktion, aber nur äußerlich, wie komme ich in das Haus rein, wo diese Hasenpfote zu holen ist. Die ist natürlich auch total super geschützt und so, wie man das eben aus dem ersten Teil kennt, zum Beispiel mit den Abseilen in Langley. Und aber tatsächlich bricht man in das Haus ein. Man geht relativ langsam ran, okay, wir machen das Ablenkungsmanöver und dann springt er wieder ein toller Tom Cruise-Stunt, der natürlich aber in dem Fall sehr viel getrickst ist und nicht sehr real ist. Und dann auf einmal springt er da, stürzt er aus dem Fenster raus und sagt, ich hab sie, ich hab die Hasenpfote und jetzt muss alles ganz schnell gehen. Also man sieht nicht, wie er dieses ominöse, diesen Gegenstand stiehlt. Das ist ja auch das Ding, dass, also ich habe mir überlegt, ist die Szene als einzige schlecht gemacht und schlecht durchdacht oder ist es halt wirklich bewusst gemacht gewesen, und ich gehe davon aus, dass es so war, dass halt, es geht zwar den ganzen Film über die Hasenpfote, aber wie du schon sagst, eigentlich hat sie keine wirkliche Relevanz im engeren Sinne, so dass es halt auch dann nicht wichtig war zu zeigen, wie er sie holt, weil man hat sich auch auf andere Szenen konzentriert. Du bist natürlich jetzt schon fast ans Ende, nämlich nach Shanghai gesprungen. Dazwischen geht man ja ähnlich, wie es auch ja in den Bond-Filmen ist, dass man da so alle Kontinente einmal abarbeitet. Wir waren vorhin in Berlin gewesen, um die Kollegin zu befreien. Und der nächste Schritt, wo er dann auch so ein bisschen von der Dienstanweisung weggeht, weil da geht's eigentlich nur um seine persönliche Rache, weil er hat die Kollegin ja trotzdem verloren, und ohne wirklichen Auftrag fährt er dann nach Rom, nämlich in den Vatikan, weil er gehört hat, dass dort die Hasenpfote verkauft werden soll für eine ziemlich große Menge an Kohle, und der Devian, Philipp Simon Hoffmanns Charakter, halt da ist, und dann nehmen sie sich halt vor. Das klingt jetzt so, als wäre der Vatikan ein offizieller Waffenhandelsplatz. Da trifft man sich halt. Es ist eine Gala oder irgendwas, genau. Und dort soll unterm Tisch eben genau dort an diesem öffentlichen, genau, sehr heiligen Ort das passieren. Dort soll halt er gekidnappt werden, um ihm dingfest zu machen, und weil Lawrence Fishburne, das ist ja quasi so der neue Übervorgesetzte von Hunt, hat auch gesagt, das ist ein ganz böser Finger, aber wir können den bisher nichts anhaben, der gleitet immer so durch, und Ethan Hunt sagt jetzt, naja, ich hol mir den und dann zieh man aus dem Weg, und dann räche ich erstens hier meine ehemalige Auszubildende und hab dann ein bisschen mein Seelenhai, und das ist eigentlich, finde ich, fast noch der für mich spannendere Teil als dann am Ende der Rest hinten raus in Shanghai, weil dort ist halt wieder das klassische Motiv, wie so das Vorgehen erarbeitet wird von dem Team, wer was macht. Und das natürlich alles ein bisschen moderner als 1996 es in Teil 1 geschehen ist, aber mit vielen Referenzen dazu, weil es kommt wieder diese Abseits-Szene, nicht nur einmal am Ende, wo er in Shanghai dann mit seinem Fallschirm so landet, kurz vorher auf der Straße, dass das auch unwiderruflich an Teil 1 enden muss. Es gibt es hier quasi zweimal, nämlich als er sich über die Vatikanmauer abseilen muss. Das würde ich nur sagen, das ist großartig gemacht. Die gleiche Szene wiederverwendet, er misst vorher die Höhe, wo er ist, dann stellt er das ein auf seiner kleinen Miniseilwende und dann kommt er wieder 10 Zentimeter vor der Erde zum Stehen. Und ich finde das auch hier gut, auch im Folgenden, auch in meineren Teilen, dass eigentlich diese Gimmicks gar nicht weiter erklärt werden. Der hat das einfach, der benutzt das, aber der Fokus wird darauf nicht gelegt. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Da sind sie ein bisschen weg vom ersten, weil dort wurde ja noch von Emilio Estevez selbst das so ein bisschen Q-mäßig. Richtig. Hier ist der Kaugummi, aber nicht kauen. Aber da ist es wirklich, er macht es einfach, er hat es und wir müssen einfach sehen, wie das das macht, aber ganz genau erklärt wird es halt nicht. Und der Einstieg im Vatikan ist halt schon toll gemacht, wie er da ganz schnell und ganz gut durchdacht und dann hier gleich als Pater verkleidet, dann auf der anderen Seite wieder. Er geht als DHL-Angestellter. Das sind so die wenigen humoristischen Momente, aber man versucht das, wenn er dann so einen fingierten... Dieser Streit auf der Straße. Autopanne hat und damit einfach er über die Mauer machen kann, während der Kollege die Leute beruhigt. Das ist dann ganz nett gespielt. Was ich an der Szene auch so gut finde, was nämlich in Teil 1 und 2 nicht gab, ich glaube, es gab es in der Serie, da bin ich aber jetzt nicht so firm, dass man auch mal sieht, wie so die Maske entsteht. Nicht nur, wie sie immer runtergerissen wird und oh, die schöne Arbeit dahin, aber hat sich gelohnt, sondern dass sie halt dann ganz, ganz umständlich erstmal quasi Philipp Seymour Hoffman, das macht dann Maggie Q's Rolle, abfilmen müssen. Das wird dann natürlich alles an den Luffer weitergegeben. Der programmiert irgendwas im Computer. Dann haben sie so eine Trägermaske, die dann per Lasertechnik an den jeweiligen Kopf angepasst wird. Und da schlüpft dann Tom Cruise rein und muss natürlich dann erstmal Philipp Seymour Hoffman überwältigen, ihn dann was vorlesen lassen, damit auch der Stimmchip kodiert werden kann. Und das ist auch eine hervorragende Szene im Bad. Meiner Meinung nach leicht überdramatisiert, weil die ringen da beide, schaffen es aber nicht mehr, den echten rauszubringen, bevor sein Personenschützer reinkommt. Und dann ist die Stimme noch nicht aktiviert. Und dann macht er erstmal so eine Minute rum und ist alles okay. Und irgendwann hat er dann die Stimme und ja, es ist alles okay. Das ist halt wirklich eine gute Szene. Und danach kommt eigentlich so auch der Punkt, wo man sieht, warum ist denn auch Philipp Seymour Hoffman so böse, wie er ist in dieser Eröffnungssequenz, weil der Erste, der ihm wirklich was Böses tut, so blöd es klingt, so direkt, ist ja eigentlich Ethan Hunt, weil dann fliegen sie eben mit dem Flugzeug raus und dann kommt dann eine ziemlich harte Folterung, muss man schon sagen. Ja. Er lässt ihn fast aus dem Flugzeug fliegen, öffnet da unten die Klappe und setzt ihn da schon extrem unter Druck, aber er gibt erstmal nichts preis und dann kommt die von dir angesprochene, der nächste Sprung, die nächste coole Action-Szene, nämlich auf dieser Brücke. Das ist wahrscheinlich eine der zwei besten Brückensequenzen, wenn man jetzt, weiß ich nicht, an Final Destination 2 denkt. Das ist noch so eine spektakuläre Brückenszene. Ich habe jetzt nicht alle Filme im Kopf. Und dann irgendwann sind wir dann in Shanghai. Wir wollen jetzt hier auch nicht alles spoilern, aber das sind so quasi so 3-4 Punkte, wo es immer wieder ziemlich gute Action-Szenen gibt, die alle für sich genommen schon besser sind als im zweiten Teil. Und ich finde eben auch, dass die Geschwindigkeit des Films halt auch beibehalten wird, auch wirklich bis zum Schluss. Gerade auch, wenn dann eben die letzten 10 Minuten, wenn eben dann Ethan Hunt durch Shanghai rennen muss, auf dem Weg zu seiner Frau, um sie eben doch noch irgendwie, das letzte zu tun dann noch, um sie zu retten, wo ja schon eigentlich die ganz große Gefahr weg ist, die Hasenfoto, soweit ist alles okay und so, aber jetzt muss ich noch meine Frau retten. Und da gibt's übrigens ein tolles Zitat und das ist immer noch eins, was ich immer noch ganz großartig finde, müssen wir jetzt nicht weiter erklären, aber wo er zu seiner Frau dann sagt, du musst mich töten, sonst sterbe ich. So, das ist ein hervorragendes Zitat, was mir immer wieder noch einfällt, wenn ich an Mission Impossible 3 denke. Genau, denn ihr erinnert euch, er hat ja auch schon diese Kopfbombe eingepflanzt bekommen, die wird dann auch noch im Showdown natürlich aktiviert, dann hat er noch 4 Minuten, dann geht erstmal Philipp Seymour Hoffman für den Rest des Films ganz schön unspektakulär und undankbar, aber gut, es gibt keinen schönen Tod wahrscheinlich. Und es gibt ja nebenbei ja auch noch, und das muss man auch noch eben dazu sagen, es gibt ja auch noch eine Maulwurf-Thematik, das kommt halt auch noch dazu. Das wie ist ja scheint, immer wieder ein Thema. Die vermeintlich lieb aussehenden sind es gar nicht so und die, wo man denken kann, oh ja, das ist so ein Böser, da spielt man so ein bisschen mit den Sympathien, die man grundsätzlich vielleicht dem einen oder anderen Schauspieler entgegenbringt oder wie, oder der Rolle, wie auch immer sie angelehnt ist. Gibt's Schwachstellen im Film? Also ich habe lange überlegt und so drei kleine Sachen mir rausgesucht, wo ich sage, fand ich jetzt nicht so. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, fällt mir so groß gar nichts ein. Also jetzt nichts, was ich wirklich bemängeln wollte. Also auf drei würde ich auf jeden Fall nicht kommen. Es sind auch wirklich nur drei ganz kleine. Also einmal fand ich es ein bisschen unrealistisch, wie schnell sein übergeordneter Chef, also gespielt von Billy Crudup, dann auf einmal, nachdem sie kurz vorher, glaube ich, noch telefoniert haben, von Amerika nach Shanghai düst für das Finale. Das fand ich sehr schnell. Und seine Frau, die ja Krankenschwester ist, von daher macht sich das schon ganz gut, du musst mich töten, damit ich lebe, ist dann für den finalen Shootout als Laie doch ganz schön gut auf einmal an der Waffe. Da sage ich selbst in so einem Film, wo ja im Grunde genommen vieles unrealistisch ist, verglichen mit der Realität, aber das sind so die einzigen Szenen, ich weiß jetzt gar nicht, was meine dritte war, die für mich vielleicht ein bisschen anders hätten inszeniert werden sollen. Achso, ja, genau, und das dritte war, ist es natürlich Nitpicking, dass die Rolle von Eddie Marsan, ein ganz bekannter englischer Schauspieler so aus der zweiten Reihe, der hat selten Hauptrollen, hat aber schon in 120 Filmen dran Nebenrollen gespielt, der trägt den schönen deutschen Namen, weil er spielt einen deutschen, man hört ihn auch mal kurz deutsch reden, Bronway, aber gut, da hätte man jetzt immer so gedacht, dann nimm mal klassischer Müller oder Schmidt oder Schulz. Denn die Amerikaner sind ja meistens dann nicht so kreativ, was die deutschen Namen angeht. Schauspieler waren es wieder, ein bisschen zurück zum ersten Teil, wieder auch viel mehr bekannte Gesichter als für den zweiten. Ist ja die Frage, woran lag's? John Woo hat da nicht so den bekannten Cast in der Breite zusammenbekommen. Naja, ich sag mal so, die bekanntesten waren eben tatsächlich Tom Cruise, ja, logisch. Und dann eben Anthony Hopkins, der aber ja gar nicht credited ist. Das heißt, es ist wieder diese MUS-Geschichte wie im ersten Teil. Und ansonsten, ja, waren es relativ frische Schauspieler. Das stimmt schon, die jetzt mittlerweile aber auch ihre Karrieren haben. Der eine mehr, der eine weniger. Ja, das stimmt schon. Dann, da hat man auch mit Lawrence Fishburne, der ja immer so als Papa-Figur irgendwie auch bei Matrix und so funktioniert, eben auch wieder in einer solchen Rolle eingesetzt. Und ja, er ist schon startechnisch schon wesentlich präsentabler. Obwohl du recht hast, das war 2006, viele von denen haben halt auch eher erst so danach oder gleichzeitig ihre Karrieren gemacht, weil sie die Maggie Q und so und Simon Pegg, die waren ja da eher noch am Anfang, selbst ein Billy Crudup hatte da noch nicht so viel gespielt, so seine, im wahrsten Sinne, das war das große Rolle als Dr. Manhattan in Watchmen, kam ja auch erst ein paar Jahre später. Wing Rames, habe ich vorhin nochmal geguckt, in seine Vita, das ist eigentlich einer, der es ganz gut hinbekommt, wirklich dazwischen, Entschuldigung, viel Müll und kleine Sachen zu drehen, aber auch immer trotzdem ab und an jeden fünften Film mal noch eine gute Rolle zu bekommen, vor allen Dingen früher. Ich glaube, jetzt hat es auch so ein bisschen nachgelassen mit den großen Produktionen, außer halt immer wieder Mission Impossible, das ist wahrscheinlich so ein bisschen sein Goldesel. Wobei auch da seine Rolle immer kleiner geworden ist. Ja. Teilweise nur noch für einen Cameo-Auftritt, der okay, gut war, in den letzteren Teilen. Wichtig ist erstmal hier zu sagen, wie ist denn die Regieauswahl gekommen? Das war bei John Woo, war es ja auch ein bisschen, da waren ja auch viele Regisseure dran, die das machen sollten. Und hier hatte Tom Cruise einen klaren Wunsch gehabt, und zwar hat er sich die Serie Alias angesehen, die ja von J.J. Abrams gemacht wurde, und war von dem ganzen Stil begeistert, dass es auch so an die Realitäten rangeht und das, was man ja auch bei Mission Impossible 3 hat, so paar bestimmte Sachen, die man sich so vorstellen könnte, und deshalb hat er tatsächlich J.J. Abrams als Regisseur gewollt für Mission Impossible 3. Obwohl der noch nie einen Film gemacht hat. Ja, ne? Das war sein Leinwanddebüt. Ne? Der hatte so zwei Folgen Alias und irgendwie ein paar Folgen Lost, wo er bei beiden Serien, wie du schon sagst, so Showrunner gewesen ist. Hatte schon ganz viel produziert. Das ging ja schon Anfang der 90er Jahre. Da muss er ja blutjung gewesen sein. Anfang 20. War ja, ist ja jetzt auch erst 50 oder so. Da hat er ja schon so Joyride gemacht und selbst Forever Young mit, das war glaube ich eines seiner ersten, wo er mit als Produzent tätig war, mit Mel Gibson. Also da hat er schon eine Menge Eintragungen, aber als Regisseur, wo er auch jetzt noch nicht so viel steht, obwohl fast ein richtiges Zeug. Naja, er wird jetzt Zeug. Als Franchise-Rebooter genommen für Star Trek und Star Wars. Das sind ja riesen Franchise-Geschichten, und da hat man ihnen dann tatsächlich das anvertraut. Bei Star Trek hat das ganz gut funktioniert, bei Star Wars scheiden sich da mittlerweile auch die Geister, aber das kann er ja noch wieder zurechtbiegen. Super 8 kam noch dann später mal, also man hat seine Klasse gesehen und sich ihn nicht umsonst ausgesucht, aber es war trotzdem ein Risiko, ne? Weil du hast ja immer so die Zahlen im Kopf. Der zweite war nicht so erfolgreich, obwohl er auch teuer war. Der dritte war ja nochmal teurer und aber natürlich noch viel erfolgreicher. Naja, es ist, hält sich da auch da an Grenzen. Das Problem ist, natürlich sind die Filme prinzipiell erfolgreich, aber gemessen eben an dem, was sie kosten und eben auch Mission Impossible immer mit einem sehr hohen internationalen Werbeaufwand verbunden war. Und das kostet eben auch immer nochmal mindestens das Budget des Films. Deswegen ist eben das doppelte Einspielergebnis eben nicht Gewinn, sondern eigentlich nur plus minus null, im besten Falle. Und auch der dritte Mission Impossible war nicht so ein Riesenerfolg. Und es gab bis jetzt auch keinen Mission Impossible Film, der 1 Milliarde eingespielt hat, so wie das jetzt bei James Bond dann letztens der Fall war, oder eben die Avenger-Sachen oder Marvel-Filme, das mittlerweile Standard sind, dass da muss man halt die Milliarde haben, damit rechnen die ja schon. Und Mission Impossible ist da eben so, aber das finde ich auch gut, weil die machen halt nicht diese immense Summe, aber es wird dennoch immer noch qualitativ investiert. Und das sieht man vor allen Dingen auch an den Folgefilmen, dass eben auch die Action, wurde doch immer mehr der Wert darauf gelegt, die Action real zu halten. Und das ist eben das, was so teuer ist heute an dem Film. Eine echte Action-Szene kostet eben mittlerweile mehr, als wenn sie am Computer erstellst, scheinbar. So ist es. René hat ja mal gesagt in unserem Interview, beziehungsweise dem Ferninterview, dass er, dass eigentlich die Real-Action gar nicht viel teurer ist. Aber ich denke, da gibt es eben auch Unterschiede. Ich nehme immer gerne James Bond, Spectre. Ja klar, ist es, wenn man dort wirklich ein echtes Flugzeug in Alpen, in Hang runterjagen lässt, das dann durch eine Scheune fährt und da ist eben kein Computereffekt dran. Natürlich muss das alles erstmal gemacht werden. Ich denke, vom Final Endbudget her ist das vielleicht ähnlich, wie wenn du 100 CGI-Techniker beschäftigen musst, aber der Aufwand dahinter, der ist wahrscheinlich ein ganz anderer. Die Logistik, ja. die Umsetzung, die Gefahren, die es letztendlich mit sich bringt. Ne? Es wird ja nur auch alles restriktiver Gewerkschaft, wenn es um das Leib und Leben der Darsteller geht. Und das ist, denke ich, was er immer meinte, dass es da natürlich einfacher ist, ein paar Computerexperten da ranzusetzen und die programmieren was Schönes, als wenn da ein paar Leute ihr Leben riskieren müssen oder man erst ganze Häuser und Städte bauen muss, die man dann in die Luft sprengt. Wie hätte denn der Film ausgesehen? Weil den Namen habe ich jetzt bei IMDb oft gelesen. So als erster Gedanke, wenn ein David Fincher den gemacht hätte zu der Zeit. Ich glaube, also, wäre ein Kammerspiel geworden, oder? Ja, ich meine, eigentlich der erste Teil ist ja auch nicht so poppig durch Brian De Palma. Ne? Das ist ja auch eher ein Erwachsenen-Unterhaltungsfilm, kann man sagen. Also da hat die Jugend auch gar keinen so großen Gefallen dran gehabt, letztendlich. Weil das eben schon sehr ein sehr erwachsener Thriller ist. Ebenso nicht eben diese ganzen, ja, also man hat zwar auch diese Gimmick-Geschichten und diese Agenten-Klischees teilweise mit drin, aber es ist doch ein sehr ernster Film, der auch sehr verschlüsselt war. Und beim zweiten Teil haben sie das ja komplett umgedreht und haben ein jugendliches Feuerwerk draus gemacht mit Limp Bizkit und so weiter und so fort. Schlechter Frisur. Ja, die Frisuren waren immer ein Thema irgendwie, zumindest in den ersten drei Teilen ist es hat sich ja gebessert. Ja. Aber im zweiten war es maßgeblich am schlimmsten. Ich habe gehört, mit Fincher war so auch so der erste Gedankengang an den Gegner Sylvester Stallone gewesen. Auch spannend, weil das ist auch so einer von den wenigen, die eigentlich noch nie einen Bösen so richtig gespielt haben. Hätte wahrscheinlich nicht die, obwohl man ja ihn oft unterschätzt und manche Filme vergisst, was so darstellerische Power angeht. Ich weiß nicht, ob er daran gekommen wäre, weil er hat natürlich, das wäre auch wieder so offensichtlich gewesen, denn ein Philip Seymour Hoffman, der ja auch immer ein bisschen rundlicher ist, der ist kein Action-Bodybuilder, wie es in Stallone ja eigentlich immer war, der einem Ethan Hunt an sich erstmal körperlich auch gar nicht ebenbürtig ist, was man auch so ein bisschen ganz gut realistisch dargestellt hat, im Showdown auch merkt. Aber bei einem Stallone hätte man ja gleich gewusst und assoziiert mit den anderen Rollen, das wäre jetzt eigentlich der Übergegner, gegen den Ethan Hunt schon gar nicht gewinnen kann. Ich denke, das hätte nicht so gut funktioniert und wie auch immer man dann zu Philip Seymour Hoffman gekommen ist, das war schon die beste Besetzung möglich, würde ich jetzt mal sagen. Und David Fincher ist vielleicht in der Weise die Wahl gewesen, weil er eben ein Thriller-Regisseur ist. Ja. Aber er ist eben doch so, ich will nicht sagen, dass er nicht unterhaltsam sein kann, das ist ja Quatsch. Aber wenn man sich einen Film anschaut wie 7 oder man schaut sich Gone Girl an, das sind eben Filme, die sind nicht bunt oder irgendwie. Und Mission Impossible muss auch immer so ein bisschen knallig sein, denke ich, gerade nach dem zweiten Teil. Und deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen, einen Fincher, so einen Film, das kann ich mir wirklich überhaupt nicht vorstellen. Hättest du dir einen Bruch mit dem Hauptdarsteller vorstellen können, was wohl ja immer nur ein sehr geflügeltes Gerücht gewesen sein soll zu der Zeit, nämlich Tom Cruise raus, Brad Pitt rein, was ja eigentlich eine Serie meistens tötet. Also Brad Pitt kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Erstens ist es Quatsch, Ja. Weil man sollte dann vielleicht schon auch einen jüngeren Darsteller reinnehmen, anstatt einen gleichaltrigen irgendwie, weil das finde ich schon mal albern. Um längerfristig zu planen, gleich. Es kam ja später dann, man hat ja Jeremy Renner in das Franchise mit reingenommen und ihn 4. Film dann als Co-Star rennen lassen. Obwohl war, der jetzt auch nicht, der ist bis 10 Jahre jünger. Ja, ja, genau, überhaupt. Aber es hieß dann immer so, er würde dann, das ist so der Film, wo beide jetzt mitmachen und dann würde er irgendwie das Franchise übernehmen oder sowas als Hauptdarsteller. Aber natürlich hat Tom Cruise viel zu viel Spaß daran und Lust daran gewonnen, weiterhin der Action-Typ zu sein, der wirklich auch die Stunts macht, und das wurde ja immer spektakulärer und immer, gerade in der Mission Impossible-Reihe, immer mehr und immer mehr, und der wird die Rolle nie abgeben, solange er körperlich kann. Zumal er ja auch immer Produzent war bei allen Filmen und eben dort ich glaube, egal wer da Regie führt, egal was ist, Tom Cruise hat dort immer das letzte Wort. Auch in den Szenen zum Beispiel fand ich sehr lustig. Er macht ja auch viele Stunts selber, hat sich wohl auch ein paar Rippen gebrochen bei dem Dreh. Und dann gab es ja 2 Szenen, wo er quasi gefoltert wird. Oder einmal, wo gefoltert wird und einmal, wo er sich befreit. Nämlich in der Szene, wo er diese Minibombe in die Nase geschossen bekommt, hat er immer gemeint, das tat immer so weh, weil ein anderer Schauspieler kann halt wenig ausloten, das so möglichst realistisch wie möglich zu gestalten, aber ohne jetzt direkt zu verletzen. Und das hat dann wohl nicht so richtig geklappt. Deswegen haben sie es geschickt gedreht. Das ist ja selber, der sich mit dieser Pistole das Ding reinschießt. Das ist dann nicht Eddie Marsons Hand, das ist seine eigene. Und genau das Gimmick machen sie nochmal, wenn er sich nämlich am Ende befreit und jemanden dafür, ich sag jetzt mal nicht den Namen, in die Hand beißen muss, um das auch möglichst doll zu machen und den anderen zu verletzen, beißt er sich in dem Moment auch selbst in die Hand. Haben sie dann irgendwie ein bisschen von der Hautfarbe ein bisschen angeschminkt und dann zweimal sie selber benutzt. Ja, ein lustiger Funfact am Rande ist, nochmal in Bezugnahme auf die Vatikanszene, dass es wohl sehr schwierig gewesen ist, logischerweise in einer großen Stadt wie Rom zu drehen, und man hatte natürlich die Drehgenehmigung für alles, aber man konnte nicht großflächig absperren, weil das Leben in der Tourismusmetropole musste ja weitergehen, und dann hat man immer entsprechend viele neugierige Zaunbeiständer gehabt. Und um trotzdem so geheim wie möglich zu bleiben, ist man dann letztendlich auf die Idee gekommen, einen zweiten Dreh, einen fingierten, anzusetzen gleichzeitig mit einer Fake Second Unit, der dann sehr offensichtlich gewesen ist, irgendwie mit viel leicht bekleideten Frauen und Nonnen und was ich alles so gelesen habe. Und das hat dann wohl ganz gut geholfen, um für Ablenkung zu sorgen, dass man dann etwas entspannter und ohne zu viele dritte Augen die eigentlichen Szenen dort drehen konnte. Also man muss nur kreativ sein und sich zu helfen wissen als findiger Produzent. Letzte Wissensfrage für dich, als der so viel immer parat ist: Was haben Maggie Q, Kerry Russell und Michelle Monaghan, also alle 3 Mädels, die hier mitspielen, gemeinsam in ihrer Vita? Grey's Anatomy wahrscheinlich. Nee, sie alle 3 haben schon mal für diverse Zeichentrickserien, glaube ich, Wonder Woman ihre Stimme geliehen. Ach, tatsächlich? Geliehen. Ja, das ist so unnützes Halbwissen, was man am Rande erfährt. Ohne dass wir jetzt, um zum Abschluss zu kommen, zu weit vorgreifen wollen, was die anderen Filme angeht, wo rankst du diesen zwischen den dir 5 Bekannten? Den 6. hast du ja auch noch nicht, wie wir alle, gesehen. Der 2. ist bei mir mal ganz weit hinten. Das ist immer der letzte Teil, das ist klar. Ich finde nach wie vor, es ist schwierig. Natürlich möchte ich den ersten Teil immer auf Platz 1. Aufgrund dessen, weil er eben für sich selbst was ganz Besonderes ist. Durch Brian De Palma, der einfach dort wirklich ein Film, den kannst du gar nicht vergleichen mit den Folgefilmen. Das geht einfach. Du kannst den nicht vergleichen. Deswegen würde ich den sowieso ausklammern. Und wenn ich jetzt von den Fortsetzungen gehe, dann würde ich die 3 tatsächlich sehr weit oben einordnen, weil dann kommt noch die 4, war wirklich gut, und die 5 war okay, aber eigentlich finde ich die 4 besser, und die 3, muss ich wirklich sagen, finde ich von den jetzigen Fortsetzungen, wie gesagt, den ersten lassen wir raus, finde ich am besten doch. Gut, und das sind eigentlich ganz gute Schlussworte, weil dann freue ich mich als Newbie auf Teil 4 und 5, werde ich versuchen vorher zu gucken und dann eure Besprechungen zu hören, und dass wir dann, wenn ich dann im Bilde bin, vielleicht zusammen alle schön ins Kino gehen können. Wann kommt der 6. raus? Im Herbst, ne? Irgendwann? Nee? Im Sommer, er schüttelt mit dem Kopf. Und dann gibt es dann sicher vielleicht einen schönen Gemeinschaftsabschluss-Podcast zu diesem, damit die Reihe dann komplett ist. Bis dahin, bleibt uns gewogen, hört nochmal die anderen Teile an und macht's gut.